Hallo und herzlich willkommen zu Ach, der Kurt vom Von Ach. Wie immer gibt's 10 Hinweise auf eine Person, die nicht bei uns unter uns weilt, aber wir haben heute Gäste. Warte, stellt euch doch mal kurz vor, mit Hallo. Wem reden wir hier gerade? Hallo. Hallo. Hallo. Machen wir jetzt da alle mit, das muss man mir doch vorher sagen. Das waren jetzt wir drei. Das waren jetzt Max und Adrian von den FKHolics. Wir waren so dreist und haben eine der drei Hallo-Stimmen im Vorfeld aufgenommen, um die einzuspielen. Nein! Und ich habe noch eine vierte obendrauf gemacht, weil ich gedacht habe so, Mensch, da müssen noch drei hin. Super. Ach ja, schön. Max, Adrian, hallo Max. Hi zusammen. Genau, von den Appcoholics. Wir hatten euch neulich bei uns im Podcast zu Gast, je nachdem, wann diese Episode ausgestrahlt wird, in grauer Vorzeit und haben uns jetzt an euer Studio-Link geschmuggelt. Aber Max und Adrian, was sind denn die Appcoholics? Ich habe in der Kurzform beschrieben, wir machen auch einen Podcast. Und daher kennen wir einander ja auch. Und in unserem Podcast-Verschnitt geht es darum, in 10 Minuten ein Thema zu erklären. Und unser Konzept sieht vor, dass jede Folge einem Buchstaben gewidmet ist. Und wir hangeln uns im Alphabet an den Buchstaben entlang. Daher auch der Name Appcoholics. Und genau, jetzt zum Beispiel, letzte Folge war die Folge L, dann mussten alle Themen, die möglichst in 10 Minuten abgehandelt werden, Jürgen, mit dem Buchstaben L beginnen. Wir gucken mal, wie wir das heute mit den Regeln machen. Ja, wir haben ja auch sehr, sehr strenge Regeln bei uns. Und jeder Verstoß... Die hätte ich ganz gerne erklärt, weil die erklärt ihr so selten. Jeder Verstoß wird sofort geahndet. Ich muss noch ganz kurz was zu eurem Namen sagen. Das ist nämlich sehr lustig, weil wir hatten ja jetzt habe ich es mir gemerkt, den Adrian schon mal zu Gast in dieser Runde. Ja. Und ich kannte euren Podcast tatsächlich und er hat aber mir gesagt, ja, er ist von den Appcoholics und ich habe aber den Namen, also ich kannte das so von der Webseite und habe mir das irgendwie angeguckt gehabt, habe es aber noch nicht gehört und ich habe das nicht zusammengebracht, das ABC-Coholics und die Aussprache Appcoholics. So, deswegen. Wir wollten im Namen das Alphabet haben und wir wollten aber auch ein bisschen nach Alcoholics klingen. Ich habe es dann hinterher schon gerafft und habe mir gedacht, ey, das ist ja geil, so schönes Wortspiel. Aber in dem Moment war ich so, manchmal hat man einfach so einen Moment der geistigen Umnachtung. Und nur falls da draußen das irgendjemand versucht, bei Google einzugeben, ABC-Oholics, so rum. Punkt XYZ, unsere URL hat die beste Endung des Jahres. Das ist ein wunderbares Gesamtkonzept. Muss ich jetzt an dieser Stelle mal sagen. So, was machen wir denn heute? Ja, dann würde ich doch mal sagen, die Gäste dürfen beginnen, uns eine Person. Aber die kennen doch die Regeln gar nicht. Aber die haben sie doch gerade gehört im Intro. Ich hab mich auf die Rasse konzentriert die ganze Zeit. Ich kann auch noch mal sagen, dass wir auf eine Person hinraten, die nicht mehr unter uns weilt. Und dafür gibt es maximal 10 Hinweise. Vielleicht manchmal auch mehr, aber niemals weniger. Und ihr dürft anfangen. Ist es jetzt sinnvoll, dass ich am Anfang die erste Zeile auf meinem Sheet vorlese? Da steht nämlich ein Name. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen. Hinweis 1. Ich wurde 1941 in Leicester, England geboren. Leicester. Eine Leicester-Schwester? Leicester, also ihr wisst, eine Leicester. Ja. Kennt ihr, ne? Die Premier League gewonnen haben vor ein paar Jahren. Deren Präsident jetzt mit dem Hubschrauber abgestürzt. Was, wer? Das Stimmt. Ist, gerade in den Nachrichten, ne? Multimilliardär, Teambesitzer, hat sich immer mit dem Hubschrauber ins Stadion bringen lassen und zurück und der Hubschrauber hat es beim letzten Mal nicht ganz geschafft. Oh. Und der hat irgendwie so einen unaussprechbaren Namen, und das, weil das thailändisch ist und das heißt irgendwie so das Gesicht der lachenden Sonne oder so irgendwie. Oh, darf ich gleich mal direkt einmal mehr komplett abdriften? Ja. Das klingt nicht überzeugt. Ist euch bewusst, wie schwer Thailändisch zu lernen ist? Nein. Ich hatte mal ein Handy aus Thailand so quer importiert und da war die Tastatur standardmäßig auf Thailändisch gestellt. Das war sehr ulkig. Also auf jeden Fall hat ein Kollege von mir, er hat einen Thailändischkurs gerade im Moment und hat neulich die Uhrzeiten gelernt und dann hat er sollte sagen, es ist irgendwie 5:45 oder so und hat auf Thailändisch was gesagt und hat die thailändische Lehrerin sehr zum Kichern angefangen und hat gemeint, nein, du nicht das sagen, du hast nämlich gerade gesagt, du willst 6x6 haben, aber nicht auf die nette Art, eher so bum bum. Ja, aber das kann dir im Deutschen auch passieren. Also. Es ist eine ästhetisch sehr hübsche Schrift vor allem. Ja. Aber dann ist ja in anderen Sprachen offensichtlich auch das Wort, also die Zahl 6 und der Akt des Sex relativ ähnlich im Wort verwandt. Hinweis 2. Ich habe in Cambridge Medizin studiert. Klingt jetzt danach, als wäre es jemand, der nachher auf keinen Fall irgendwas mit Medizin noch am Hut hatte. Ich glaube, du hast Übungen im Spiel, Philipp, kann es sein? Vielleicht. Okay, dann kommt jetzt der Hinweis, der euch allen sofort sagt, um was es hier geht. Erraten darf man wohl gar nicht. Ach so, doch, natürlich, jederzeit, bitteschön. Nicht, dass ich jemanden hätte. Ich dachte nur. Lady Di. Nur, dass ich was gesagt habe. Aber ey, das ist sehr höflich, dass du mir wenigstens eine Antwort gibst. Das macht Philipp normalerweise nicht. Bist du auch nicht gewohnt. Ja. Ich habe erst extensiv mit den Augen gerollt und dann habe ich gedacht, nee, das hört er ja gar nicht. Und dann habe ich gedacht, dann gebe ich eine Antwort. Es braucht ein Podcaster-Rollen mit den Augengeräuschen in irgendeiner Form. Hinweis Nummer 3. Der Asteroid 9617 wurde nach mir benannt. Jetzt aber. Jungs. Jetzt aber. Jetzt würde ich auf eine Pop-Ikone erstmal hintippen. Also jemand, der durch popkulturelle Dinge aufgetreten ist, Schauspieler, Musiker oder ähnliches. Na dann tipp doch mal ein. Werden Asteroiden nach Popmusikern benannt? Ja. Traditionell. Ich glaube, Asteroiden darf immer der so benennen, der ihn entdeckt hat, wie er will. Und da gibt es, glaube ich, nicht mal wirklich Regeln für, oder? Es gibt doch, glaube ich, sogar eine Fliege, aber es gibt ein Insekt, das der Name Schwarzenegger mitträgt. Ja, aber bei Asteroiden. Schwarzeneggerensis. Es gibt aber doch auch Himmelskörper, die nach irgendwelchen Berühmtheiten benannt werden. Also das gibt es schon auch, dieses Modell. Das hatten wir in unseren Folgen auch schon das ein oder andere Mal. Ich glaube auch, aber habt ihr einen Hinweis, einen Guess, wie heißt es? Nee, wir versuchen nur vom Thema abzulenken. Boah, aber 41 schon geboren. Wenn es dann ein Musiker wäre, dann wäre auf jeden Fall so tendenziell, dann müsste. Also er ist schon tot. Kennen, dann müsste so ein Urgestein des Rocks hätte ich dann im ersten drauf gegeben. So jemand wie Roy Black zum Beispiel. Der war nicht aus England, Max, ne? Du guckst nur so interessiert. Spielt Max eigentlich auch mit? Kennt er die Auflösung? Nee, ne? Nee, Max kennt die Auflösung nicht, aber ist auch einfach sehr gemütlich im Denken manchmal. Und er denkt zuerst und dann spricht er. Und das unterscheidet ihn gerade so ein bisschen vom Rest der Trophäe. Nee, ich habe noch überlegt, ob ich so einen Spiegel hinter Adrian montiere, bevor er hier aufkreuzt. Aber ich habe es leider nicht getan. Insofern bin ich noch relativ ratlos. Hinweis Nummer 4. Ich war offen homosexuell und setzte mich in vielen Projekten für die Rechte von Schwulen und Lesben ein. Ui. Da gibt es ja den einen oder anderen, aber die 40 erst geboren. Guido Westerwelle ist tot, aber nicht 1941 geboren. Und nicht den Lesben. Und hat, glaube ich, nicht Medizin in Cambridge studiert. Ja, und wurde wahrscheinlich auch nicht da in, wie auch immer es hieß, geboren. Und Turing kann es auch nicht sein, das war ja dann schon weit vorher. Oder? Ja, Turing war sehr viel früher. Der wurde der war ja schon voll am Forschen während des Krieges. Ja, genau. Der fällt auch raus. Und jemand wie Oscar Wilde war ja auch nochmal deutlich früher. Also ich habe wirklich keine Ahnung im Moment. Okay, das ist gut. Aber jetzt mache ich mal eine Genre-Richtung auf. Wurde 1969 veröffentlicht. Dann, Herr Weißmann, bitte. Ist es Graham Chapman von Monty Python bekannt? Ja. Oh Mann, ey, noch 5 Hinweisen. Da, da, da, da, da, da. Glückwunsch. Wir bräuchten so einen. Ich bin echter Monty Python-Fan. Fanfaren-Sound hier. Ich habe gewusst, dass bei euch Film-Nerds unterwegs sind, aber ich hatte gehofft, das lange genug hinziehen zu können. Das hoffe ich auch immer, aber das klappt nicht. Ja. Aber die Regeln sagen doch, ich muss jetzt noch die restlichen Hinweise vorlesen, oder? Unbedingt, so ist es. Ja? Ja. Also, Nummer 6. Ich war stark alkohol- und nikotinsüchtig, ich überwand beides für einen Dreh, wurde aber, als ich dann in die USA migrierte, stattdessen kokainabhängig. Welcher Dreh war das? Bitte, was? Welcher Dreh? Das war die Hauptrolle in Life of Brian. Da hat er sich vorher ordentlich ausgenüchtert, damit er diesen Film drehen kann. Dann hat er gedacht, cool, Erfolg, ist in die USA und hat dann mit Kokain angefangen. Für den Film hat er sich ausgenüchtert. Vom Regen in die Traufe. Glauben, ja. War das nicht auch bei Life of Brian, dass irgendjemand irgendwo keine wirkliche Einreise oder Arbeitserlaubnis hatte und dann immer nur kurz zum Set geflogen werden musste und dann wieder zurück? War das nicht auch bei Das Leben des Brian? Weiß ich jetzt nicht. Ja, ich glaube, es war Das Leben des Brian. Ich kriege jetzt nicht mehr ganz zusammen, die Story. Müsste ich mal nachschauen. Aber Chapman hatte ja noch lange nach seinem Tod immer, oder zumindest so symbolisch, Auftritte, weil die Monty Python-Gruppe zu so einem Interview einfach geschlossen hochkam, mit so einer Urne und den so an den Rand hingestellt haben und dann immer so ein, jetzt sei ruhig, Chapman, wir wollen es nicht hören, und irgendwie den noch beschimpft haben. Ich mir auch gedacht habe, so, Ich weiß gar nicht, an was der gestorben ist. Kommt es noch in einem der Hinweise? Ja, natürlich. Okay. Gut. Aber erst in Nummer 8 und jetzt kommt erst Nummer 7. Meinen letzten Auftritt hatte ich 1988 im Videoclip Can I Play With Madness von Iron Maiden. Wow. Den habe ich mir dann natürlich angeschaut. Da spielt er einen spießigen Lehrer. Total passend. Nummer 8. Ich starb an Mundrachenkrebs. Einen Tag vor dem 20-jährigen Jubiläum meiner Künstlergruppe. Wahrscheinlich hatte ich zu viele Süchte. Also der hat so viel geraucht und Alkohol zu sich genommen, dass er dann halt seinen Mundrachenkrebs gehegt und gepflegt hat. Ja, gut, und einen Tag, bevor die Monty Pythons 20 geworden wären, ist er gestorben. Ja, Kokain durch die Nase zu ziehen, ist sicherlich auch jetzt nicht das Beste für einen Rachen wahrscheinlich, oder? Ja. Haben die da gefeiert dann, das 20-jährige Jubiläum? Weißt du das? Ja, scheinbar schon. Und sie haben vor allem die Beerdigung, also das habe ich nicht als Hinweis, aber die Beerdigung von Chapman haben sie zu so einem typischen Monty Python Sketch gemacht. Also John Cleese war ja der erste Mensch, der im britischen Fernsehen Shit gesagt hat. Und er hat gesagt, als ich meine Rede für diese Beerdigung geschrieben hat, hat mir Chapman ins Ohr geflüstert, ich solle bitte auch der erste Brite sein, der während einer Beerdigung Fuck sagt. Okay. Und da passt auch zu Hinweis Nummer 9, bei meiner Beerdigung wurde Always Look on the Bright Side of Life gesungen. Oh. Also das haben sie tatsächlich dann sehr schön. Ziemlich skurril scheinbar zelebriert. Und dann der letzte Hinweis, also wenn ihr da noch nicht drauf gekommen wärt, dann wäre ich extrem enttäuscht gewesen. Aber der letzte Hinweis, besonders meine zwei Hauptrollen in den Filmen, Die Ritter der Kokosnuss und Das Leben des Brian, machten mich unsterblich. Also unsterblich, in Gänsefüßchen. Genau. Ja, das kannst du ohne Gänsefüßchen, glaube ich, hinstellen. Ich bin zwar schon lange gestorben, aber ich bin unsterblich. Du hättest ihn ja gar nicht nehmen dürfen. Ich bin nicht richtig. Ich bin noch gar nicht noch in den Regeln. Ich bin noch I'm am Leben. Dead. I feel fine. Ja, schön, cool. Aber das war's schon. Ich habe mich tatsächlich an die 10 Hinweisregel gehalten. Das ist so ein typischer Anfängerfehler, aber es sei dir verziehen, das war nämlich trotzdem sehr schön. Also wenn ich dir einen kleinen Geheimtipp geben darf, so wie man das so regelt, du darfst gerne 10 Hinweise nehmen, aber dann musst du halt jeweils einen ganzen Absatz als Hinweis verkaufen. So, und die zweite Person, die du vorbereitet hast, willst du gleich im Anschluss machen oder soll man das separat aufnehmen? Nee, jetzt tauschen wir mal durch. Ja. Jetzt, hätte Max noch eine, Philipp hätte noch eine und Adrian hätte noch eine zweite. Ja. Also wollt ihr nochmal ein Intro sprechen? Nee, das wird alles eine große, glückliche, lange Folge. Gott. Also Philipp, ich lasse dir den Vortritt. Alles klar, vielen Dank. Dann fange ich direkt an, ohne Umschweife, meinen Zettel in die Hand zu nehmen und dann umzuschweifen. In den 1970er Jahren bekam ich wohl die meiste Beachtung und Anerkennung, wenn auch posthum. Graham Chapman. Adolf Hitler. Hitler war es gewesen. Vorher hat ihn keiner beachtet. Das natürlich. Tolkien. Nein, nicht Tolkien. Aber eine schöne Idee. Also Adolf Hitler meine ich. Ja, super gut. Darf ich mal nachfragen, dass ich es richtig verstehe? Also in den 70er, 80er Jahren war die Anerkennung für etwas, was er vorher getan hat? Oder er hat es in den 70er, 80er Jahren getan und bekam die Anerkennung dann später? Ersteres. Also er war schon tot? In den 70er, 80er Jahren und hatte dann seinen Peak Bekanntheit. Genau. Oder Anerkennung. Genau. Hinweis 2. Ich wuchs als Kind eines unter anderem Bergsteigers und seiner zweiten Ehefrau mit vielen, vielen Geschwistern auf. Der Papa war Bergsteiger als Beruf. Unter anderem. Okay. Der Sohn von Reinhold Messner. Der rechte Zeh von Reinhold Messner. Ja, vor allem dann in den 70ern und. Also dann tippe ich mal auf England, hier die große Bergsteigernation. Ich lege mich mal geografisch fest. Gefällt mir. Hinweis 3. Heute spekuliert man, dass ich wohl unter einer bipolaren Störung litt. Auslöser war wahrscheinlich Missbrauch durch meine Halbgeschwister. Aber auch mein Vater litt unter Selbstzweifeln, Überlastung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Ängsten, ach und vieles, vieles mehr. Später litt ich unter ähnlichen Symptomen. Dominik, hattest du vorhin was von sehr langen Absätzen gesagt? Ja, aber das war noch absolut harmlos. Oh ja. Das war kein Dominik-Original. Ja, aber bevor, kannst du noch mit den letzten Satzteil sagen? Bevor der nicht halb erstickt, ist es noch lang. Wir könnten ja auch mal die schöne Regel einführen, dass es nicht 10 Hinweise, sondern 10 Sätze sein müssen. Gottlob für Kommata und das Wort und. Genau. Aber auch mein Vater litt unter Selbstzweifeln, Überlastung, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, Ängste und vielem weiteren. Später litt ich unter ähnlichen Symptomen. Ich finde es ja immer sehr schön, wenn Kinder ihren Vätern nacheifern. Warum genau hast du das jetzt wiederholt? Weil ich darum gebeten hatte. Danach war. Ah, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich hatte jetzt irgendwie so einen totalen Matrix-Moment, habe die ganze Zeit gewartet, dass hier ein Hase vorbeiläuft. Falsche Pille genommen. Ich versuche gerade zwanghaft an irgendjemanden zu denken, der total fröhlich und happy ist. Robin Williams. Naja, wobei bei dem weiß man ja auch nicht ganz, wie es drin aussah. So aber die äußere Erscheinung quasi. Hinweis 4. Ich erhielt von Hauslehrer und meinem Vater Unterricht. Ich war völlig begeistert von seiner Arbeit an einer Nationalbiografie. Und apropos Vater, als mein Vater zum Ritter des höchst ehrenvollen Orden vom Bade ernannt wurde, wurde kurz darauf mein erster Artikel abgedruckt. Nur einen Monat später verstarb mein Vater. Wahrscheinlich besteht da aber kein Kausalzusammenhang. Was fies ist, ich gehe im Kopf wirklich nur noch Briten durch. Aber es wurde noch nicht bestätigt, dass es ein Brite ist, oder? Das war nur eine Vermutung. Ja, ja. Philipp hat gesagt, es gefällt mir. Das könnte natürlich sein, dass ihm gefällt, dass der Jürgen auf der falschen Fährte ist. Ja, ja. Nee, also nein, mir gefällt es einfach generell, wenn man weil wenn jemand was sagt. Spielen auch was committed. Einfach so sagt, so, ich glaube, das ist jetzt ein Brite. So, ich gehe jetzt nur noch da lang. Ich mag das. Das ist jetzt so, du passt jetzt gefälligst deine Hinweise darauf hin an, dass es ein Brite war. Ja, ich biege das jetzt alles noch um auf irgendeine andere Person. Sehr gut. Ja, Schriftsteller, nee, Journalist. Ich hätte jetzt auch gesagt Journalist. Ja. Gefällt mir auch. Also, ja, ja, aber. Britische Journalisten für 200. Hinweis Nummer 5 bringt euch vielleicht etwas näher. 1905 kam ich in den Bloomsbury-Kreis. Einen Umgang, der mich deutlich voranbrachte. Wir hatten einen gemeinsam erklärten Gegner. Das Spießertum. Irgendeiner von den den Sex Pistols, nee, nicht den Sex Pistols, von hier Dings. Den Ramones. Ja, genau. Nein, Joey, das ist keiner von den Ramones. Ich glaub, wobei Sex Pistols würde auch passen. Ich glaube, dafür sind wir noch etwas früh, vor allem in der Zeit. Wir sind ja 1905 gerade. Ja, das stimmt. Aber egal. Spießertum, Tod dem Spießertum. Ja. Hinweis Nummer 6 ist fantastisch, wenn auch etwas lang, aber bleibt bei mir, es lohnt sich. Durch ein gefälschtes Telegramm kam es zu einer Einladung auf dem Kriegsschiff Dreadnought. In wilder Kostümierung, inklusive falschen Bärten, orientalisch wirkender Kleidung und viel, viel Schminke, nahm ich mit meinen Freunden teil und gab mich als Diplomat aus Abessinien aus, das ist das heutige Äthiopien. Dieser Vorfall führte zu einer offiziellen Anfrage im Oberhaus. Ich zitiere an der Stelle aus Wikipedia. Eine Abordnung führte die Delegation, also die Schummler, durch das höchst geheime Schiff. Die Flaggen wurden gehisst und die Kapelle spielte zu Ehren. Allerdings spielten sie die nationale Hymne von Sansibar, da die Abessinische nicht aufzutreiben war. Die fürstliche Gruppe unterhielt sich mit einigen Brocken Swahili und der Dolmetscher sprach ein Kauderwelsch einiger Zeilen von Vergil. Zu ihrem Glück war das einzige Besatzungsmitglied, dessen Muttersprache Swahili war, also die das merken hätte können, an diesem Tag gar nicht an Bord. Ein Foto des Empfangs schickte die Gruppe dann dem Daily Mirror und ein Mitglied ging persönlich zum Außenministerium, um den Vorfall zu melden. Und jetzt noch mal eine Anmerkung, dann das Beste dran ist, da die Gruppe kein damals geltendes Gesetz gebrochen hatte, kam es zu keiner Verurteilung. Ein Mitglied bot dann aber sogar an, sich 6 Stockschläge versetzen zu lassen für die Sache, aber nur unter der Bedingung, dann auch zurückschlagen zu dürfen. War das schon der Hinweis? Das war der Hinweis. Also ich glaube, das war der Rekord tatsächlich, ja. Aber es war in der Tat sehr interessant. Aber es lohnt sich einfach, es ist fantastisch. Naja, also ich meine, jetzt sind wir uns ja, also jetzt ist es ja offensichtlich und ich möchte den Gästen an der Stelle auch Gelegenheit geben, zu lösen. Also die Geschichte ist sehr bekannt, aber ja, kennt aber ich ja auch nicht unbedingt jeder. Also ich bin jetzt wieder von der seriöse Schriftsteller oder Journalisten-Dings weggekommen, wenn das mit dem Kampf gegen das Proletariat und solchen Gag-Aktionen ist. Aber England war schon mal ganz gut, glaube ich. Also hätte ich jetzt auch Tipp, gehört. So mit dem Namen von dem Schiff und dass es diesen Bloomsbury-Kreis gibt, weist du schon auf ein englischsprachiges Land hin. Definitiv. Ja, ja, und das Oberhaus und da war schon was drin. Darf ich als Gast, den ihr nicht sehen könnt, eigentlich Google benutzen? Nein. Das wäre auch glaub ich, England ein bisschen einfach. Ehre und so. Ehre, Schmiere. Kannst ja 6 Schläge den Stock anbieten. Ja, aber das ist so eine schöne Aktion. Als Hinweis, es gibt dieses Foto übrigens online und ich muss es verlinken, es ist einfach fantastisch. Aber jetzt, also der hat gesagt mit viel Schminke, war das jetzt ein Weißer, der sich als Äthiopier geschminkt hat? Korrekt. Da gehört auch echt ganz schön viel Blindheit dann dazu, oder? Ja, also auch wenn man das Foto anschaut, denkt man sich schon, na gut. Ich glaube, das ist wie so oft einfach eine Frage von Auftreten. Wenn du entsprechend, wenn du entsprechend souverän auftrittst, kannst du den Leuten echt fast alles weiß machen. War das nicht Harpe Kerkeling, der als Königin Beatrice aufgetreten ist? Genau. Und ich sag mal, aber die Kostüme schauen halt wirklich nach, heute würde ich sagen, das ist so Faschingsfundus. Okay, also ihr habt noch keine Lösung, dann werfe ich euch mal Hinweis Nummer 7 hin, der in eine völlig andere Richtung geht. Welche Leute Angst vor mir haben, Elizabeth Taylor und Richard Burton konnten mir das wohl nicht mehr sagen. Du verwirrst mich. Irgendjemand hat gerade eine E-Mail bekommen. Oh, schade, bei dir hätte ich noch gedacht, dass du damit vielleicht noch am ehesten was anfangen kannst. Nee, Moment, nicht so wirklich. Okay, lasst euch von dem nicht zu sehr verwirren, wenn ihr sozusagen, da hättet ihr drauf kommen können, aber das ist jetzt nichts, was so linear hinführt, sondern wenn man's, hiermit hätte man es lösen können an der Stelle, wenn man eine Information hat, ansonsten lasst euch davon nicht zu sehr ablenken. Wenn man überhaupt schon mal jemals von dieser Person gehört hat, da bin ich mir beim Philipp ja auch immer nicht ganz sicher. Ja. Hinweis 8, ich heiratete 1912. Kinder bekam ich jedoch keine. Mein Arzt riet mir dringend aufgrund meiner Gesundheit davon ab. Ein Jahr später litt ich auch enorm unter einer Depression und unternahm einen Suizidversuch. Im Bereich der Schriftstellerei wuchs ich wiederum über mich hinaus und schaffte Weltliteratur. Du warst 1912 geheiratet. Mhm. Und 1970 erst berühmt geworden. Nee, ja, die das Werke hab ich nicht sind gesagt. Berühmt geworden. Ja, ja. Aber sozusagen so. Das ist nochmal so eine sehr wichtige Phase der Rezeption der Werke, würde ich sagen. Ian Fleming. Nein. Warum hast du jetzt so gezögert? Nö, ist nicht Ian Fleming. Was soll ich sagen? Ist nicht Ian Fleming. Ich wollte höflich sein. Ja. Sir Arthur Conan Doyle. Nein. Orson Welles. Nee. Nein. Ich lese euch vielleicht einfach nochmal den ersten Teil vor. Ich heiratete 1912, Kinder bekam ich jedoch keine. Mein Arzt riet mir aufgrund meiner Gesundheit davon ab. Also ist er wahrscheinlich dann, ja, nee. Ein weibliches Wesen. Möglich. Ja, aber vielleicht rät er ihm ja auch als Mann davon ab. So. Ja, aber ich meine, wenn er schon explizit drauf aufmerksam macht. Naja, schade, ich war jetzt stolz auf meinen Fleming-Tipp. Das hätte so mit den fällt mir auch gut, Verfilmungen dann vielleicht irgendwie leider, gepasst. Ja. Hinweis 9. Am 28. März 1941 nahm ich einen schweren Stein in meinen Mantel und sprang in den Fluss Ouse. Aus meinem Abschiedsbrief stammen die Zeilen: Liebster, ich spüre mit Sicherheit, dass ich wieder verrückt werde. Wie auch die Hours. Alles außer der Gewissheit, deine Güte hat mich verlassen. Ich kann dein Leben nicht länger ruinieren. Ich glaube nicht, dass zwei Menschen glücklicher hätten sein können, als wir gewesen sind. Die gespielt wurde hier die, von The Hours, die von Nicole Kidman verdings wurde, verkörpert wurde. Ich kenne leider nicht The Hours. Der sagt mir auch nichts, der Film. Ich weiß den Namen nicht. Dann erzähl doch mal ein bisschen was über den Film, Dominik. Vielleicht hilft uns das ja weiter. Ich habe keine Ahnung. Hätte ich jetzt gedacht. Doch, du hast recht. Du hast recht. Ja, ich brauche einen Namen. Du hast recht. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich weiß nur, dass die Nicole Kidman die gespielt hat in dem Biopic und dass sie sehr bekannt war und die Frau Kidman den Oscar dafür gekriegt hat. Ja, was hat sie denn gemacht? Damit. Außer schreiben. Geschrieben. Ich war nicht nur britische Schriftstellerin, Verlegerin, starke Frau und international bekannt. Starke Werke Frau. Wie The Voyage Out und A Room of One's Own zählen heute als Meilensteine und meist zitierte Texte der neuen Frauenrechtsbewegung. Ich bin eine der bedeutendsten Autorin der klassischen Moderne. Mein Name ist Emily Bronte. Nein, keine Ahnung. Virginia Woolf. Ach, Virginia Woolf. Yeah. Deswegen auch die Frage. Namen habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Ja. Ich hätte da nie im Leben drauf. Ja. Nee, welche Leute haben Angst vor mir? Denn es gibt einen Film mit Elizabeth Taylor und Tim Richard Burton mit dem Namen. Angst vor Virginia Woolf. Genau. Ganz genau. Ja, okay. Ich beiße mir in den Arsch, das seht ihr leider nicht. Ich empfehle jedem Wikipedia-Artikel davon zu lesen. Es ist absolut fantastisch, was in ihrem Leben alles so passiert ist. Da sind auch viele tragische Dinge dabei, keine Frage. Aber wow, mega interessant. Ich habe mir bei der Person echt gedacht, zerfix, ich würde hier lieber gern 30 Hinweise schreiben. Da gibt es so viele tolle Sachen noch. Ja, dann hast 30 gemacht und hast die einfach zu 10 zusammengefasst. Im Endeffekt, finde ich sehr gut. Ja. Der Meister der Komprimierung. Sie hat sich als schwarzer Mann verkleidet. Ich werfe mal den Link auf das Foto als Shownotes dazu. Das könnt ihr dann vielleicht einfach selbst beurteilen. Also der Philipp hat ihn gerade auch in den Slack gepostet und ich schaue mir dieses Bild gerade an. ich könnte dir nicht sagen, wer jetzt da die Frau ist. Na doch, ich kann es dir schon sagen. Die Person ganz in links. Aber, ach so. Okay, ich hätte jetzt gedacht, die zweite von rechts. Ist auch eine Frau, oder? Das weiß ich tatsächlich nicht, wer auf dem Foto ist, aber wie gesagt, schaut sich selber an. Der ganz rechts mit dem Zylinder und dem Schnurrbart könnte auch eine Frau sein. Wahnsinn. Also diese angeklebten Vollbärte und Turban und Gewänder sind einfach echt absurd. Ja, das müssen wir anderen euch jetzt einfach glauben. Müsst ihr wohl. Genau. Sag mal, Philipp, kann man deinen sechsten Hinweis als gebundenes Buch kaufen? Es gibt garantiert tolle Bücher über ihr Leben, wo auch diese Sache noch näher beleuchtet ist. Gut, aber dann würde ich doch sagen, reiche ich den Ball wieder weiter? Wer will nochmal, wer hat noch nicht? Go Max. Ich habe tatsächlich noch nicht. Na dann mach doch. Und ich beginne right away. Bei dir habe ich ja echt Hoffnung, dass du, ich habe echt Hoffnung. Ich lasse es dabei. Stopp, Max, bevor du anfängst. Jetzt möchte ich wissen, warum. Warum? Na, weil bei Philipp habe ich immer keine Hoffnung, dass ich da jemals drauf komme. Ja, das war schwierig. Also, meiner ist gut erratbar. Ich freue mich. Oder meine. Ich Ist es im ersten Lady Hinweis werdet ihr schon merken, ob Mann oder Frau, denn ich bin der Neffe eines der einflussreichsten und reichsten Waffenhändler meiner Zeit. Okay, es ist nicht Lady Di. Aber vielleicht ist es Dodi Al-Fayed. Der ist es nicht. Ich gehe einfach mal zu Hinweis Nummer zwei. Ich war dreimal geschieden und hatte vier Kinder. Vier Kinder und, ich bin jetzt auch bei Waffenhändler, aber das heißt ja nicht, dass er auch Waffen verkauft hat, ne? Nee. Nur weil er geschieden ist, ne? War ich jetzt sofort bei Boris Becker oder Gerhard Schröder, aber die leben beide noch. Boris Becker ist tot. Als Waffenhändler. Na, als Neffe von einem Waffenhändler. Ich weiß ja nicht, was der Schröder so alles macht in der Familie. Das könnte nach wie vor jede einzelne Person sein, weil so viele Menschen einfach ein Neffe von einem Waffenhändler sein könnten. So, vielleicht einer von uns? Vielleicht einer. Also, ich mach's mal wahnsinnig viel konkreter. Mein Name ist. Hinweis Nummer drei. Ich habe BWL studiert, aber niemals als Geschäftsmann gearbeitet. Das ist auch ein wesentlich konkreter. Das ist aber echt auch ein klassischer A-Hinweis. Oh, ich habe den Beruf gelernt und alle wissen im Vorfeld, aber nicht ausgeübt oder zumindest nicht lange. Ich habe es direkt dazu gesagt, genau. Also, Hinweis Nummer vier. Jetzt wird es ein bisschen konkreter. Ich hatte, wie gesagt, vier Kinder. Drei davon waren US-Bürger. Davon waren US-Bürger. Klingt, als hätte die Person in die USA sozusagen hineingeheiratet. Ja, oder ist ausgewandert. Halt, Moment. Oder war einfach nur sehr lange in den USA, weil das habe ich die Tage jetzt gelesen, dass es ganz großen Strom von Russen gibt, die einfach zur Geburt in die USA fliegen, damit das Kind amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Weil es reicht aus, wenn du dort geboren bist. Ist das nicht auch in Spanien oder was Italien der Fall, dass es so ein Erdegeburtsrecht ist? Das kann sein, ich weiß es tatsächlich nicht für den Amerikaner. Aber ich glaube, das kommt häufiger vor, weil wir wohnen ja nah an der Schweizer Grenze in Freiburg. Und meine Mutter hat mir mal erzählt, dass ich um ein paar Tage fast in der Schweiz geboren wäre. Und ich glaube, dann hätte ich mir zumindest aussuchen können mit 18, ob ich Schweizer oder Deutscher hätte sein wollen. Kann sein, dass es auch nicht ganz richtig ist. Oder? Also ich mach mal noch weiter, weil ihr überhäuft mich ja mit konkreten Vorschlägen. also jetzt nicht als Kritik gemeint, aber ich dachte. Du, das ist das Hinweis Nummer 5. Das Trudeln der Ahnungslosen. Ja, Nummer 5. Alle meinen vier Kindern ist aktuell die Ausreise aus dem Land, in dem sie sich befinden, untersagt. Oh. Ja, das klingt ja, da wären wir wieder bei unseren Terroristen hier. Ja. Das ist aber nicht so Osama Bin Laden. Den hatten wir schon. Stimmt, den hattet ihr schon. Gaddafi. Saddam Hussein. Arafat. Helmut Kohl. Mao Zedong. Also wenn das Richtige dabei ist, sage ich ja. Ansonsten sehr viele sehr konkrete Hinweise. Ich ein bisschen länger noch. Ein bisschen ansonsten spare ich mir die Spucke. Wissen wir jetzt nicht. Dann glaube ich nochmal weiter. Es wäre natürlich auch cool, wenn man so einen Waffenhändler so im Mittelalter sich vorstellt, der einfach hier so ein paar rostige Schwerter verkauft hat. Was war das? Aber das wird ein bisschen schwierig, wenn er BWL studiert hat. Ja, das stimmt. Welches Jahr? Ich habe kein Jahr genannt. Ist das irgend so ein ausgewanderter Nazi? Das ist ein ganz alter Trick. Du bist nicht drauf reingefallen. Aber ich kann noch mal den Hinweis von gerade eben vorlesen. Also, allen meinen vier Kindern ist aktuell die Ausreise aus dem Land, in dem sie sich befinden. Ja. Die sind nicht in den USA, die sitzen irgendwo anders. Die Frage ist, aber das heißt, es sitzen jetzt gerade vier populäre Menschen, die zu einem Familienclan gehören, mehr oder weniger populäre Menschen in einem Land, aus dem sie nicht raus dürfen. Also jetzt habe ich mal eine ganz blöde Frage. Leben denen die Kinder alle? Genau das wollte ich eigentlich indem ich es nochmal vorgelesen habe. Genau, das war im Präsens. Okay. Weil das wird für mich wiederum auf jemanden tippen, dessen politisches System gekippt ist und dann, keine Ahnung, abgehauen ist oder ähnliches. Ja, deswegen, also ich fand vorhin schon dieses Gaddafi, das war recht nah dran. Dieses Gaddafi-Zeug. Ja, fand ich auch. Wir sind nah dran, ich sag's dir. Mhm, ihr seid nicht schlecht. Jetzt kommt ein Hinweis zum um die Ecke denken, auf den ich mich besonders freue. Hinweis Nummer 6. Ich sorgte für ein einsames Sandboarding-Erlebnis in der Wüste. Alter, Sandboarding. Okay. Der ehemalige Präsident von Ägypten. Wie kann man das jetzt irgendwohin einordnen? Na gut, mit Wüste ist ja zumindest vielleicht schon mal irgendwie. Es ist irgendein exzentrischer Typ, der halt dann irgendwas aufgeschüttet hat oder halt da. Aber wenn Max sagt, das ist was zum um die Ecke denken, dann sind die Ecken recht groß. Okay, Moment, verstanden. Aber Moment, Sandboarding ist doch sozusagen so wie Skifahren, aber auf Sand. Richtig? Das ist richtig, ja. Oder sehr unangenehmes Waterboarding. Also ist er vielleicht verantwortlich für die globale Erwärmung und da war vorher noch ein Skigebiet. Na, ich würde eher wiederum drauf tippen, dass der tatsächlich irgendein Monument hingestellt hat, wodurch sich dann da wieder der Sand fängt und dann rutscht man da in der, kann man da wirklich irgendwo runterrutschen. Das oder ist tatsächlich sehr abstrakt. Oder ja. Es ist die Idee sozusagen, dass ja in Dubai zum Beispiel jetzt so Skihallen stehen. Aber dann wäre es ja nicht ein sehr einsames Sandboarding-Event. Ach so, einsam, ja, ja. Ha, ein sehr einsames. Ja, aber auch das Event ist irgendwie irritierend. Das ist alles irritierend. Das ist gerade. Komplett alles irritierend. Ich mach mal weiter. Hinweis Nummer 7. Mein Familienname ist die arabisierte Version des türkischen Wortes für Löffel. Löffler? Du, jetzt wird's langsam richtig leicht. Aber jetzt können wir es tatsächlich geografisch also, ja schon mal ordentlich eingrenzen, aber das hatten wir ja eigentlich schon. Es wird jetzt dann gleich deutlich leichter. Wen hat man denn noch nicht von diesen Schurkenstaaten, Schurken? Kofi Annan. It's wrong on so many levels. Aber ich bin tatsächlich auch die ganzen Namen durch, die ich so aus den frühen 2000er Fernsehnachrichten kenne. Ja. Da weiß ich bei der Hälfte nicht, ob sie tot ist und bei der anderen Hälfte weiß ich nicht, ob man Schurkenstaaten dazu sagen darf. Ja, was man so halt als Kind in den Nachrichten irgendwie aufgeschnappt hat und überhaupt nicht einordnen kann, genau. Die Definition von Schurkenstaat ändert sich ja auch gerne mal alle paar Jahre. Du, die Sieger schreiben die Geschichte, ne? Ja. Moment. Ja, die Sieger und wir manchmal. Ich habe einen Verdacht. Die Person ist noch keine 2 Monate tot, richtig? Zum Zeitpunkt der Aufnahme, was der 5. November 2018 ist. Ja? Ja, das ist richtig. Dann würde ich tippen. Hinweis Nummer 10 gewesen. Es ist Khashoggi. Hey. Der Journalist. Richtig. Den die Botschaft ging und nicht mehr rauskam. Oder nicht mehr. Alter. Sehr gut. Und das wie hat der ein Sandboarding-Event gemacht? Das weiß ich allerdings auch nicht. Also, ihr habt vielleicht mitgekriegt, kurz nach seinem Tod hätte in Saudi-Arabien die Future Investment Initiative oder Initiative, danke, stattfinden müssen, die man auch nennt Davos in the Desert. Umgangssprache. Ja. Und fast alle Teilnehmer haben abgesagt und sind nicht hingeflogen. Das war doch diese Diskussion auch. Der Siemens-Chef noch gesagt, er würde hingehen und dann war der öffentliche Druck so groß, dass er dann irgendwann auch abgesagt hat. Und es ist fast keiner dort aufgetaucht. Und Davos in the Desert, da dachte ich an Sandboarding in der Wüste quasi. Oh, das ist aber schon echt. Wir sind schon, ich habe gesagt, du das ist große Ecke hier. Du hast nicht zu viel versprochen, als du gesagt hast, zum die Ecke denken. Schön. Es war mir klar, dass in dem Moment keiner verstehen würde. Nicht schlecht. Ach, sehr schön. Das sind laute Sachen, die ich über ihn noch nicht wusste. Also ich mach mal weiter, aber jetzt wäre dieser Journalismus-Gedanke gekommen. Hinweis 8 wäre gewesen, er interviewte mehrmals Osama bin Laden in den 90er Jahren. Hinweis 9 bin ich jetzt. Ich bin keines natürlichen Todes gestorben. Und der 10. Hinweis wäre dann genau, erst seit einem guten Monat tot. Ich habe mir beim Sandboarding in der Wüste das Genick gebrochen. Und es konnte mir niemand helfen. Es kam sehr einsam. Genau. Aber haben sie doch dann irgendwie so im Nachhinein so ein paar Dinge veröffentlicht. In wie vielen Minuten haben sie ihn zerstückelt? Er muss irgendwie innerhalb von ein paar Minuten getötet worden sein, als er die Botschaft betreten hat. Und dann haben sie ihn irgendwie zerstückelt. Ja. Das fand ich. Mit einer Knochensäge in die Koffer auf der und dann die Hintertür. Ich bin ein schlechter Mensch, wenn ich das trotzdem ein bisschen witzig finde. Ich meine, also. Das ist auf jeden Fall sehr makaber. Ja, das ist echt richtig, richtig makaber. Ja, finde ich vor allen Dingen schön, weil das, so traurig wie das jetzt gleich klingt, aber den typischer Fall ist, von dem wird die Geschichte wahrscheinlich schnell vergessen, weil den kannte vorher kaum jemand und das ist halt jetzt in den Medien natürlich sehr präsent. Und dann kommt es beim Jahresrückblick nochmal und ich glaube, dass spätestens in 2 Jahren, wenn die Deutschen wieder Waffenexporte machen wollen, dass es kein Mensch mehr sich daran erinnert, dass es diesen Menschen gab und wie schlimm das alles war, zumindest in der breiten Öffentlichkeit. Und deswegen finde ich das toll, dass du quasi ihm diesen Monument gesetzt hast, den man im Zweifelsfall der deutschen Bundesregierung einfach mal schicken kann. Die hören sowieso zu, Dominik. Ich hätte gerne Angie, schöne Grüße. Also der Name Khashoggi bleibt grundsätzlich schon noch in Erinnerung, da er, wie gesagt, der Neffe eines der einflussreichen und reichsten Waffenhändler der 80er, 90er Jahre war, und das war Adnan Khashoggi. Also wenn man Khashoggi googelt. Daher der Name. Und wo sitzen die vier Kids fest? In Saudi-Arabien zurzeit. Ah. Die dürfen nicht mehr raus. Wie alt sind die? Das kann ich euch leider nicht. 4. Aber alle. Nur noch mal, um diesen Adnan Khashoggi etwas einordnen zu können. Also in den 80er, 90er Jahren war der mal der reichste Mensch der Welt. Krass. Also nicht er, sondern die Verwandtschaft, ne? Also nicht genau, der Journalist. Quasi. Aber wegen, der Journalist, Jamal Khashoggi quasi, hat einen sehr reichen Onkel. Krass. Und dadurch auch gute Kontakte zum Königshaus. Stand tatsächlich auch der Muslimbrüderschaft relativ nahe. Genau. Cool. Sehr schön. Wieder was gelernt. Verrückt. Das, manchmal kann man sich gar nicht dagegen wehren, dass man hier was lernt, ja. Das, Vor allen Dingen der Philipp ist on fire. Ja. Aber komm. Aber habt ihr noch Luft für einen? Aber ich wollte gerade sagen, komm mit einem Schauspieler, den ich nicht zufällig kenne, oder einem Sportler um die Ecke, und ich sag's dir nach Hinweis 30 immer noch nicht. Das hat auch damit nichts zu tun, ja, das ist jetzt schon. Ja. Na klar, wir nehmen noch einen. Ja, natürlich wollen wir noch einen. Wir nehmen noch einen. Natürlich. Also da wird's jetzt, den habe ich zuerst entwickelt, seine Geschichte. Und da habe ich mich noch etwas in den Sätzen verkünstelt. Also es kann sein, das wird etwas Philipp Desk. Schön. Vor allem der erste geht gleich gut los. Erstens, ich wurde am 11. Oktober 1905 als zweites von 3 Geschwistern geboren. 1905. Das war mal kurz und knackig und informationsarm. 1905 war das. Richtig? Ja. Okay. Oh. Gut, keine Hot Guesses, dann geht's weiter. Tick von Tick, Trick und Track. Ach nee, dann ist es ja Trick. Tick, Trick und Track. Wenn es als zweites von 3, dann muss es der mittlere sein. Trick. Ja, und jetzt kannst du mir noch sagen, wie der auf Französisch heißt? Trick. Nee, weil die haben so unfassbar skurrile Namen in allen verschiedenen Sprachen. Die heißen ja immer nach so lautmalerischen Geräuschen in jeder Sprache. Das heißt, sie heißen, in jedem Land heißen die anders. Aber ich finde so Ticke, Tricke und Tracke, könnte ich mir vorstellen. Die heißen Riri, Fifi und Lulu, glaube ich. Lulu? Ja. Tinky, Winky, Dipsy und Lala. Gut, Hinweis 2. Ja. Nee, du darfst, Philipp. Nee, ich wollte nur sagen, das hing, glaube ich, mal beim Comic-Salon Erlangen aus und das habe ich mir abfotografiert, weil ich es so lustig fand, weil da standen auch lauter Sprachen und die jeweiligen Figuren, wie sie in dem Duck-Universum heißen, drauf. Ich habe vor ein paar Monaten einen guten Freund in Mainz besucht und wir waren am Sonntag so ein bisschen durch aus Gründen und haben nicht mehr so richtig viel auf die Kette gekriegt und deswegen sind wir dann ins in Mainz befindliche Disney-Museum gegangen. Wow, also, cool. Da ist eine Disney-Ausstellung gewesen in einem Museum. So. Und da habe ich mir ganz viele Originalzeichnungen von Walt Disney angeschaut. Aber ist total irrelevant eigentlich. Aber interessant. Aber ich glaube, ein permanentes Museum ist in Mainz nicht. Kann das sein? Nee, ja, genau, eben in Mainz, das ist das Kultur irgendwas Dingsbums und da war halt zu der Zeit gerade die Disney-Ausstellung. Cool. Ja. Grüße nach Mainz. Hinweis Nummer 2. In Queens, Ortshinweis, war die Muttersprache meiner Eltern etwa ebenso verbreitet wie Englisch. Das änderte sich im Mai 1915. Ab da wurde neben der Schule auch im Freundeskreis und meinem Elternhaus Englisch gesprochen. Punkt. Punkt. Da waren ganz, ganz, ganz viele Hinweise drin versteckt. Würde ich erstmal ganz grob auf Deutsch sprechen. Auf Deutsch tippen. Deutsch ist sehr naheliegend, ja. Mhm. Kann eigentlich fast nur Deutsch sein in der Zeit. Oder wenn das fast so verbreitet ist wie, das ist, glaube ich, so die zweitverbreitetste Sprache tatsächlich in der Zeit. Mhm. Also ich nicke also jetzt einfach mal. In den USA. Deutsch und Brooklyn und 1905. Brooklyn habe ich zwar nie gesagt, sondern Queens. Queens. Wie komme ich auf Brooklyn? Ist nicht so weit weg. Genau. Von hier aus gesehen die gleiche Himmel. So, Hinweis Nummer 3. Mein Vater starb 1918. Nicht an Tuberkulose, sondern an der spanischen Grippe. Er hinterließ mir 30.000 US-Dollar, die mir als Startkapital für meine Immobiliengeschäfte dienten. 30.000? Wow. 1918 sind umgerechnet 480.000 US-Dollar heute. Oh, ich dachte, das wird deutlich mehr nochmal. Das habe ich gerade in meinem Kopf hochgerechnet übrigens, das habe ich nicht abgeschrieben. Hm. Ja, ja. Mit 480.000 US-Dollar kriegst du in der Gegend aber auch nicht viel. Hm, nicht so wirklich. Aber da war noch eine andere Info drin als die 480.000 US-Dollar. Immobilieninvestor. Oh. Ja, ja. Trump Senior. Ja, ich muss auch kurz sofort an Trump denken. Ich spiel's nicht mehr lebt mit. Lebt immer noch, ja, verdammt. Nee, aber Trump Senior ist es tatsächlich. Tatsächlich? Oh, Frederick? Ja, Frederick. Ja. Frederick Ching. Christ Trump. Sehr gut. Stimmt, der heißt Christ. Es gibt eine wahnsinnig spannende Doppelfolge von Dollop über die Trumps. Das ist nur noch deprimierend übrigens. Ja, das ist... Selbst wenn du alles mit weißt schon, was heutzutage hier so passiert, ist es immer noch deprimierend. Das ist so traurig. Ja. Und dass sie wirklich zwei, ich weiß gar nicht, eine Folge wahrscheinlich so 2 Stunden lang, dass sie 2 Folgen damit füllen, komplett. Das ist absurd. Und das, kommen die nicht sogar aus der Pfalz? Oder waren die mal irgendwie in der Pfalz? Oder irgendwas war da doch, oder? Nein, deutsche Vorfahren, glaube ich. Ja. Ja, ich habe mir auch der Fritz, glaube ich, hieß, also der Großvater von Trump, von Donald Trump. Und der war Deutscher, ist dann ganz früh emigriert in die USA, hat da seine Frau kennengelernt, hat sich von der geschieden, ist wieder nach Deutschland, hat da eine andere Frau kennengelernt, geheiratet, mit in die USA genommen. Die wollte aber 2 Jahre später wieder zurück, weil sie Heimweh hatte. Dann wollte er auch wieder zurück und wurde aber nicht mehr reingelassen, weil er sich nämlich beim Auswandern nicht abgemeldet hat und die Behörden gesagt haben, ist ein Deserteur, der hat sich dem Wehrdienst entzogen sozusagen. Oh. Deswegen haben sie ihn nicht mehr reingelassen und dann ist er wieder in die USA, weil er nirgends anders hin konnte. Ah. Und deswegen haben die jetzt Trumps diesen Präsidenten. Frauenimport. Oh, ich glaube, das war aber irgendwo in Bayern, weil es hieß, die bayerischen Behörden haben ihn nicht mehr reingelassen. Ah. Aber das war eine Doku, das könnte also auch in Franken gewesen sein. Das möchte ich jetzt nicht einordnen, ohne euch zu kränken. Dann mach doch einfach mal noch die restlichen Hinweise. Das ja, ich habe ja noch so viele vorzulesen. Das ist schrecklich. Bei welchem waren wir denn gerade? Bei drei. Deswegen, ich spiele jetzt echt live. Das ist ja total deprimierend. Den ersten bei 5 und den zweiten bei 3 erraten. Aber ich war mir, also das war übrigens der Leichte. Sag ich jetzt nachher. Aha. Jetzt, Nummer 4. Jetzt wirst du patzig. Das war der Leichte. Neben mehreren 100 Häusern, die ich in Queens habe bauen lassen, eröffnete ich dort auch einen der ersten modernen Supermärkte, in dem Kunden sich ihre Nahrungsmittel selbst aussuchen konnten. Wow. Also einer der ersten Selbstbedienungssupermärkte in Queens. Aha. Nummer 5. Jetzt wird so ein bisschen, jetzt merkt man so ein bisschen die Trump-Gene dann rauskommen. Um groß ins Immobiliengeschäft einzusteigen, übernahm ich eine insolvente Immobilienfirma, die jahrelang in betrügerischer Weise mit Hypotheken gehandelt hatte. Um die Insolvenzverwalter zu überzeugen, gab ich mein Gebot auf einem gefälschten Briefpapier einer fiktiven Firma ab. Dabei behauptete ich fälschlicherweise schon seit 10 Jahren erfolgreich im Immobilien- und Hypothekengeschäft tätig zu sein. Okay, ja. Kann man mal machen. Fake it till you make it. Ja. Mhm. Das ist ein bisschen wie wenn man bei der DiBa ein Wertpapierdepot eröffnet, wo man dann auch immer angeben muss, wie viele Aktien man in seinem Leben schon gehandelt hat, damit man überhaupt irgendwie ein Depot aufmachen darf. Das ist aber nicht nur bei der DiBa. Nein, das ist gesetzlich vorgeschrieben so. Aber bei der DiBa habe ich es die Tage tatsächlich erst gemacht. Deswegen ist mir das gerade, da kannst du auch reinschreiben, ja, was du willst. Ich fand es so interessant, dass er sich so ein kriminelles Unternehmen einverleibt, in dem er kriminell handelt. Ja, ja. Ich vermute, er hat es auch in... Nicht aufgeflogen und dann hat er das Unternehmen nicht rechtlich besessen, oder? Nee, aber es stand nur drin, das hat gereicht, um die Insolvenzverwalter zu überzeugen, und wenn die ihm den Zuschlag gegeben haben, dann war wahrscheinlich die Tinte trocken und gut. Und ich nehme an, er hat es in dem gleichen Stil weitergeführt, also... Und ich finde es vor allem grandios, dass man einfach sich selbst einen Briefkopf für so ein Briefpapier ausdenkt und sich eine Geschichte hinten dran ausdenkt und damit dann sein Gebot wegschickt. Das ist eigentlich schon fast dreist. Ne, das ist so wie für einen Kumpel auf eBay mal mit hochsteigern. Genau. Bloß, dass es da um mal einen Zehner geht und beim anderen geht es um ein bisschen mehr. Ein wenig. Hinweis Nummer 6 wäre gewesen, 1936 heiratete ich eine schottische Immigrantin, die bei mir als Hausmädchen gearbeitet hatte. Also das mit dem ausländische Damen heiraten, das war schon beim Vater ganz groß im Kurs. Das hat Trump Junior dann ja auch ein paar Mal hingekriegt. Nummer 7, in meinen Baustellen wurden ausschließlich weiße Arbeiter beschäftigt, die entsprechend ihrer Herkunft eingesetzt wurden. Schweden zum Beispiel war ausschließlich für Holzarbeiten zuständig. Vorarbeiter gab es keine, da ich jede Baustelle jeden Morgen selbst besuchte. Und er hat tatsächlich Handwerk gelernt gehabt. Der hat sich alles selbst beigebracht. Zimmermann, Schreiner und so weiter und so fort. Maurer. Und hat dann mal seinen Handwerkern gezeigt, wie man es richtig macht. Weil die das ja alle nicht gekonnt haben. Aber schön fand ich eben dieses... Du kommst aus Schweden, du wirst mit Holz arbeiten. Punkt. Das, und da hat er wohl auch keine Ausnahmen oder kaum Ausnahmen gemacht. Komplett absurd. Absurd. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ja, da kommen wir jetzt dann auch wieder dazu. Hinweis Nummer 8 wäre gewesen, während des Zweiten Weltkriegs verschwieg ich meine deutsche Herkunft. Ich gab an, aus Schweden zu stammen und engagierte mich in jüdischen Einrichtungen, weil Juden im Immobiliengewerbe ein immer besseres Ansehen gewannen. Witzigerweise hat selbst Donald Trump in einem Buch 1987 immer noch geschrieben, dass er schwedischer Abstammung sei. Warum? Weil das immer noch besser geklungen hat, als Deutscher zu sein irgendwie. Okay. Das war dann, fand ich ganz witzig, das war ja auch im Wahlkampf plötzlich so ein Riesenrummel, als es hieß, er sei gar kein Schwede, er sei Deutscher. Also irgendwie hat sich das wohl in den Köpfen festgesetzt gehabt. Vielleicht wegen seinen schönen blonden Haaren, ich weiß es nicht. Oh. Du musst da auch erstmal drauf kommen. Also es ist ja eine absurde Geschichte. Ja, ich glaube, das ist halt tatsächlich dieses Immobilienhypotheken-Business, das ist was, da geht es ganz massiv um den Ruf. Und als Deutscher warst du so in den Kriegsjahren einfach nicht gerne gesehen. Ich meine, das macht ja Sinn, ne? Also sozusagen während der Kriegsjahre, dass er, also natürlich ist es nicht richtig, da einfach da was zu behaupten, was nicht stimmt, aber da sehe ich ja noch, dass man wirklich einen Vorteil davon hat, aber dann da an dieser Lüge festzuhalten. So naja, gut, aber die ganze Zeit nach dem Krieg waren ja die Deutschen auch nicht besser. Also ich meine, also vom Ruf her gesehen jetzt. Das ist ja nicht so, dass das mit Kriegsende dann plötzlich... So in dem Buch. Naja, gut, ich meine, wenn du mal die Lüge so lange aufrechterhältst, ne, dann... Auch richtig. Wird das schon irgendwie zu deiner Wahrheit, glaube ich. Mhm. Vielleicht hat der Vater auch einfach vor dem Sohn gelogen, dass der das nicht ausplaudert. Und Donald hat selber eine Weile geglaubt. Genau, vielleicht wusste das auch gar nicht besser. Schon möglich. Jetzt kommt Hinweis 9, bei dem ihr hoffentlich drauf gekommen wärt. Im Gegensatz zu meinem vierten Sohn, der meine Geschäfte 1971 übernahm, Donald, habe ich meinen Namen mit einer Ausnahme nie auf meine Bauten gesetzt. Also der Trump Senior hat irgendwie mehrere 10.000 Wohneinheiten gebaut und auch Prestigeobjekte, hatte aber nie Fett Trump Tower draufgeschrieben. Ja, genau, das hat Donald erst angefangen dann, ja. Genau, da das finde ich super prächtig. Ein Gebäude vor das. Ja, es gab so ein Komplex, es gab Trump City. Das war so eine riesige Wohnsiedlung aus eben einer Planung mit viel Grün direkt am Meer. Also was der Trump Senior gebaut hat, waren diese roten Backstein-Riesenhäuser, die so sechs bis zwölfstöckig waren irgendwie. So aus rotem Backstein. Die sieht man immer noch überall in den ganzen Staaten rumstehen, vor allem an der Ostküste. Und er hat halt nie seinen Namen dafür hergegeben, außer einmal, da hat er das ganze Ding halt Trump City genannt, was dann auch nicht ganz so kleinspurig ist, um ehrlich zu sein. Aber gehst du auf den Nachnamen noch ein? Nö. Weil der Soll ich? John Oliver hat nämlich mal eine Folge gemacht. Und da hieß es, ich weiß aber nicht in welcher Generation, dass die eigentlich Trump, also nicht Trump, sondern irgendwie irgendwas, was eher so lautmalerisch scheiße klingt, geklungen haben, was ähnliche so irgendwie Dampf oder ich weiß es nicht, ja. Ja, ich habe das tatsächlich auch, also ich habe die John Oliver-Folge gesehen und ich habe das schon oft gehört, dass er eben Trumpf gehießen hat irgendwie. Okay. Und auf der Wikipedia zu ihm und zu seinem Großvater wird aber nur von Trump und auch, oder Trump und auch, also vom Großvater hieß es so, die Eltern Peter und Maria Trump. Also irgendwie entweder die Wikipedia hat sich da dem US-Präsidenten unterworfen oder John Oliver hat da mit den Fakten nicht ganz was so, oder ich, oh, das... Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin auf John Oliver. Nee, das würde mich auch wundern, wenn der was vorher gesagt hätte, aber irgendwie muss es dann ein paar Generationen vorher passiert sein. Alles klar, okay. Nicht mein John Oliver. Aber da passt ja dann auch wieder der alte Spruch, Stumpf ist Trumpf. Stumpf ist Trumpf, ja. Passt dann Trumpf ist Stumpf. Nummer 10. Mir wurde mehrfach vorgeworfen, staatliche Förderung in Millionenhöhe zweckentfremdet zu haben. Erst kürzlich wurde bekannt, dass ich meinem damals noch minderjährigen Sohn Geldsummen in Millionenhöhe zugeschoben habe, um Steuerzahlungen zu umgehen. Das war jetzt gerade wieder, weil Trump ja bis jetzt noch behauptet hat, er wäre Selfmade-Millionär und er hätte von seinem Vater nur so eine Million gekriegt, um Startkapital zu haben und den Rest hat er sich selbst erwirtschaftet. Aktuelle Zahlen sagen, dass sein Vater ihm 413 Millionen US-Dollar vermacht hat und mit 3 Jahren hatte Trump schon ein Einkommen, also Donald Trump, von 200.000 US-Dollar pro Jahr. Wow! Also, Self-made, natürlich. Self-made man, auf jeden Fall. Mhm, der hat sehr viel selbst geleistet. Ja, aber es werden ja auch sehr viele Stimmen laut, dass der komplett pleite ist eigentlich mittlerweile, oder? Also, so viel zum Thema Self-made. Ja. Ich meine, das weiß man nicht so genau, aber ich finde, das würde ins Bild passen. Meine Tochter wird in wenigen Tagen 3 und ich habe mal kurz überlegt, wie viel auf ihrem Konto ist. Auf ihrem, sie hat kein Sparschwein, sondern sie hat einen Spar, was ist es, Hund? Irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh. Das ist, glaube ich, nur dreistellig. Na, immerhin. Wollte gerade sagen, also ich. Wenn du das jetzt auf ein Sparkonto mit 0,2% Zinsen legst. Und für 1000 Jahre eine Liegenrate wie bei Futurama. 5, Dann hat sie trotzdem nicht genügend zum Leben. Aber ja, sehr cool. Ja, also leider viel zu früh erraten. Ich mag noch ganz kurz darauf hinweisen, ich bin dann ein bisschen in der Wikipedia versunken, um die Familie Trump. Alleine der Artikel um den Trump Tower, also es gibt ja den einen Turm, der Trump Tower heißt, wie dieser Trump Tower entstanden ist, unter welchen Umständen der gebaut wurde, ist so unfassbar kriminell, dass es sehr lesenswert ist. Ich schicke dir dann mal noch im Nachgang den Link zu dieser Podcast-Doppelfolge. Das ist wirklich, das sollte man gehört haben. Ja, mal. Gerne. Ja, das sehr sollte gerne. Man wirklich gehört haben. Ja. Also fantastisch. Das, man für muss die Hörerinnen und Hörer, ihr findet es jetzt in diesem Moment in den Shownotes zu dieser Folge, die ihr gerade anhört. Klickt einfach unter eure Landesflagge. Du machst ganz schöne Versprechungen. Ja, klar. Na gut, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Das war sehr schön, dass das hier so wunderbar geklappt hat, dass wir so wenig Arbeit hatten mit der Folgenvorbereitung. Das können wir gerne bei Zeiten irgendwann mal wiederholen. Auf jeden Fall. Wir haben uns zu bedanken, auf jeden Fall. Es hat beide Aufnahmen haben sehr viel Spaß gemacht. Genau. Wir werden dann auch noch einen kleinen Teaser zu der anderen Folge machen, damit unsere Hörer dann auch wissen, wo sie die Folge der Appcoholics, bei der wir zu Gast sein durften, dann noch finden können. Und wollt ihr nochmal eure Internetadresse sagen? Ja, abcoholics.xyz auf Twitter unter @appcoholics, also abcoholics zu finden. Und es lohnt sich direkt auf die Website zu gehen, weil wenn man versucht uns zu googeln, dann kommt immer, meinten sie Alcoholics. Ja, Google corrected unseren Namen echt immer weg zu, sie meinten Alcoholics. Und dann so, ja, nein, eigentlich nicht. Überleg mal, es wäre andersrum. Ich brauche wirklich Hilfe. Das hier ist ein Podcast. Hey, bitte. Die anonymen Appcoholics. Oh je. Auch wieder. Aber ich glaube, an der Stelle machen wir den Sack zu. Bedanken uns herzlich bei unseren wundervollen Gästen und danke auch ihr. Danke auch du, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Sagen wir tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Besser wird's nicht. Ich musste lachen. Mein Gott. Fantastisch. Sehr gut, dann drücke ich mal auf Stopp. Seid ihr eigentlich dann alle weg, wenn ich jetzt auf Stopp drücke? Also falls ihr jetzt alle weg seid, dann habe ich auf Stopp gedrückt.